Dein Geist wird mich also regieren, dass ich auf rechter Bahne gehe. Durch deinen Hingang kommt er ja zu mir.